ein deutsches Märchen. Der Springer. Es war einmal auf dem riesigen Kontinent Rolva eine große Schlacht zwischen zwei Königreichen. Das eine wurde von König Julian von Meridon und das andere von Königin Minerva von Klong geführt. Die Schlacht dauerte tagelang. Als Königin Minerva ihre Armee scheitern sah, verfluchte sie das Königreich Meridon. König Julian, du hast diese Schlacht auf tückische Weise gewonnen. Und deshalb verfluche ich dich, dass sich deine Untertanen, wenn du nach Hause kommst, in Tiere verwandeln werden. Ich verfluche dich! Mit diesen Worten verschwand Königin Minerva. König Julian achtete nicht auf ihren Fluch und kehrte in sein Königreich zurück, wo er von seiner Tochter einen großen Empfang erhielt. Am nächsten Tag, als er jedoch plötzlich im Gerichtssaal war, begannen sich alle seine Minister nacheinander in Tiere zu verwandeln. Oh nein, ihr Fluch hat tatsächlich funktioniert. Vater, es sind nicht nur unsere Minister, sondern jeder im Königreich ist zu einem Tier geworden. Ruf nach den Feen! Die Feen wurden gerufen, aber sie konnten den Fluch nicht aufheben. Rufen Sie den Einsiedler! Und bald kam der Einsiedler. Aber auch er konnte den Fluch nicht umkehren. Mein König, dieser Fluch ist unumkehrbar. Nur derjenige, der den Zauber erwirkt hat, kann ihn rückgängig machen. Es tut mir so leid. Der König und die Prinzessin waren traurig. In diesem Augenblick kam Prinzessin Aria eine Idee. Ah, Vater, erinnerst du dich an Hikachiyo, deinen weisen Berater? Ah, das tue ich ganz sicher. Er hat sich in einen Hund verwandelt. Ich wünschte, ich hätte seine Hilfe in diesen Krisenmomenten nutzen können. Du kannst es immer noch. Was meinst du damit? Der Fluch hat unsere Untertanen zu Tieren gemacht. Aber er hat der menschlichen Vernunft und Sprache nicht die Kraft genommen. Sie können immer noch reden. Zumindest einige von ihnen. Der König war erfreut, das zu hören. Fantastisch. Wie konnte ich das nicht wissen? Rufen Sie sofort nach Hikachiyo. Prinzessin Aria rief nach Hikachiyo und er kam sofort. Willkommen, Hikachiyo. Wie geht es dir so? Ich habe mich in einen Hund verwandelt. Was glaubst du, wie es mir ergangen ist? Mein Fehler. Vielleicht sollten wir die Begrüßung vergessen und gleich zur Sache kommen. Das wäre wunderbar. Sag mir, Hikachiyo, was kann uns von diesem Fluch befreien? Wie der Einsiedler sagte, kann der Fluch nur von demjenigen gebrochen werden, der ihn erwirkt hat. Sieht so aus, als gäbe es nur eine Lösung. Ich höre zu. Wir müssen einen Frieden mit Königin Minerva schließen. Nun, ich bin bereit, aber du kennst sie doch. Sie wird dem Angebot des Friedens nie zustimmen. Dann gib ihr doch, was sie will. Dabei wurde König Julian still und traurig. Was will sie, Vater? Meine Prinzessin, sie will das Schwert der Magie. Das Schwert der Magie? Es ist unser Stammschwert, das seit Generationen in unserer Familie weitergegeben wird. Seine Energie macht unsere Armee unempfindlich gegen Hunger, Regen, Hitze und sogar Stürme und verschafft uns einen Vorteil gegenüber der gegnerischen Armee. Dein Großvater gab es mir und ich hatte gehofft, dass ich es eines Tages an deinen Mann weitergeben würde. Ja, was jetzt nicht mehr möglich zu sein scheint. Schick die Feen nach Klong, um Königin Minerva zu unserem jährlichen Springpferdefestival einzuladen. Sagt ihr, dass ich ihr am Ende das Schwert der Magie präsentieren werde. Die Feen unterbreiteten Königin Minerva das Angebot des Königs. Sie lächelte. Der Tag ist endlich gekommen. Ich nehme die Einladung an. Sag König Julian, dass ich dort sein werde, um an der Veranstaltung teilzunehmen und das Schwert der Magie zu übernehmen. Bald kam der Tag des jährlichen Jumper-Festivals. Alle waren begeistert. Der König und die Prinzessin gaben den Beginn der Veranstaltung bekannt. Auch Königin Minerva war anwesend. Unter den Teilnehmern galten nun The Frog, The Rabbit und The Grasshopper als die besten Springer, die je in Meridon gelebt hatten. Wir fangen gleich an, Euer Majestät. Sehr gut. Guten Tag, ihr alle. Willkommen beim jährlichen Sprungfestival. Lasst die Spiele beginnen. Jawohl! Und hier kommt als erstes der Frosch. Seid gegrüßt, Eure Majestät, Prinzessin Aria, Königin Minerva von Klong. Und grüße Wesen des Meridon. Ich bin der Frosch aus den Tälern des Nordens. Und es ist mir eine große Ehre, am Sprungfestival teilzunehmen. Der König war sehr beeindruckt von den Manieren des Frosches. Er ist wirklich gut erzogen. Ich frage mich, wie er als Mann ausgesehen hat. Vielleicht, wenn alles gut geht und der Fluch beseitigt ist, können wir ihn bitten, dich zu heiraten. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Der Frosch trat auf die Bühne und machte sich auf den Weg. Die Menge wartete immer noch. Er atmete tief durch und als er gerade dabei war, den Sprung zu wagen und zu springen, kam eine Fliege in seine Nähe. Er wurde abgelenkt und fing an, der Fliege zu folgen. Ich hätte meinen Kleinen teilnehmen lassen sollen. Er hätte einen viel besseren Job gemacht als er. Das war etwas enttäuschend. Aber keine Sorge, als nächstes kommt der Hase. Seid gegrüßt, Eure Majestät. Ich bin der Hase von den Hügeln im Westen des Celina-Flusses. Auch der Hase war bereit und gut erzogen, was dem König gefiel. Nicht interessiert. Der Hase drückte hart und sprang und landete direkt vor dem König. Der König war beeindruckt. Fantastisch, Rabbit. Gut gemacht. Königin Minerva war auch amüsiert über den Sprung des Hasens. Sie lächelte und klatschte in die Hände. Und zum Schluss präsentiere ich euch die Heuschrecke. Die Heuschrecke war still. Sie sprach kein Wort, noch begrüßte sie den König. Von dem Geruch, den ich von ihr empfange, weiß ich, dass sie ein mutiges Wesen ist und aus einer guten Familie stammt. Ah, sehr gut. Ich werde nichts weiter sagen. Lasst den Versuch beginnen. Die Heuschrecke kam in Position und sofort, und gerade als sie im Begriff war zu springen, nahmen ihre Sinne etwas auf, das von hinten kam und die Luft zerriss. Sie verstand sofort, dass es ein Pfeil war, der auf Königin Minerva zusteuerte. Sie sprang sofort auf und änderte mit einem mächtigen Tritt den Kurs des Pfeils. Der Pfeil verfehlte die Königin und traf auf die Rinde eines Baumes. Königin Minerva war schockiert, genau wie der König Julian. Gerade dann kam ein Adler mit Bogen und Pfeil heraus und fing an, die Heuschrecke anzuschreien. Du Narr! Warum hast du die böse Königin gerettet, die unser Leben ruiniert hat? Sie ist der königliche Gast und steht unter dem Schutz unseres Königs, während sie hier ist. Deine Taten haben den Ruf unseres Königs ruiniert. Als Königin Minerva das hörte, war sie sehr beeindruckt. Danke, Heuschrecke. Und Königin Minerva, es tut mir sehr, sehr leid. Bitte vergibt dem Adler, denn seine Wut hat ihn überwältigt. Der Adler ist mir egal. Sein Pfeil kann mir keinen Schaden zufügen, auch wenn er mich berührt hat. Das weißt du doch. Wir haben Schlachten gegeneinander geschlagen. Aber ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Heuschrecke. Königin Minerva zeigte auf die Heuschrecke und verwandelte sie bald in einen stattlichen Soldaten. Es ist Ragnar, der mächtige Soldat. Prinzessin Aria lächelte, als sie Ragnar sah. Sie hatte ihn immer gemocht, auch ohne sein Wissen. Ragnar, danke, dass du dir keine Sorgen um die Konkurrenz gemacht hast und dein Leben aufs Spiel gesetzt hast, um mich und den Ruf deines Königs zu schützen. Bitten Sie mich um alles. Danke, Königin von Klong. Von ihrem Zauber befreit werden und zu ihrer menschlichen Gestalt zurückkehren. Die Königin war überrascht über Ragnars Wunsch. Bist du sicher, dass du das willst, was du willst? Ich kann dir alle Reichtümer der Welt geben. Ich versichere Ihnen, dass mir all diese Dinge egal sind. Königin Minerva war sehr beeindruckt, denn sie hatte noch nie einen Soldaten gesehen, der so stark und loyal zu seinem König und seinem Volk war. Sie wandte sich an König Julian. Lasst uns diese Rivalität beenden. Zuerst möchte ich vorschlagen, dass ich Ragnar als meinen Sohn und Thronfolger annehme. Alle waren schockiert, auch Ragnar. Ragnar, Stimmst du zu? Ich habe noch nie die Liebe einer Mutter erlebt, da meine Mutter bei meiner Geburt starb. Wenn Eure Majestät es mir erlaubt, dann ja, ich stimme zu. Ich kündige Ragnar als den wahren Sohn und rechtmäßigen Erben der Königin Minerva an. Yeah! Ja! Yeah! König Julian hob die Hand und die Menge schwieg. Und was ist Ihr zweiter Vorschlag? Ich schlage vor, dass mein Sohn und deine Tochter heiraten. Nun, ich weiß nicht, ob meine Tochter... Vater, ich stimme zu. Ragnar lächelte, denn er liebte die Prinzessin auch. Wow, ich wusste nicht, dass es so einfach sein würde. In Ordnung, Minerva, das bekommst du auch. Gibt es noch andere Vorschläge? Königin Minerva lächelte. Das wäre dann alles. Während sie das sagte, bewegte sie ihre Hände in der Luft und bald berührten magische Funken alle Tiere nacheinander und sie kehrten zu ihren menschlichen Formen zurück. Ja! Wow! Ja! Ah, ich bin wieder da! Yeah! Meridon explodierte vor Freude. Ragnar und Prinzessin Aria heirateten bald. Und an diesem Tag gab Pikachu den Gewinner des jährlichen Sprungfestivals während des Festes bekannt. Vom Soldaten bis zur Heuschrecke, von der Heuschrecke bis zum Erben von Klong, hat Ragnar die besten Sprünge gemacht und wird somit zum Gewinner gekürt. Und so endete die Rivalität zwischen den beiden Königreichen für immer. Und jeder lebte glücklich bis ans Ende seiner Tage.